Meine Damen und Herren, hören Sie heute das Fass von Michael Judge in der Übersetzung von Clemens Barenberg. Die Regie hat Klaus Mehrländer. Sie wünschen, Sir? Ich bewundere gerade Ihr Fass hier. Tja, das ist noch ein Fass, was? Ja, allerdings. Solche Fässer werden heute nicht mehr gemacht? Nein. Sehen Sie, hier und hier. Das ist alles solide Handarbeit, sowas macht heute keiner mehr. Gibt ja für alles Maschinen. Ja, was mich interessiert, ist vor allem die Größe. Die Größe? Ja, groß ist es außerdem. Ja, Platz genug darin für einen ausgewachsenen Mann. Oder für eine Frau, je nach Bedarf. Ja, wirklich. Das ist ein schönes Fass. Ja. Und innen? Dann sehen Sie mal rein. Hier, steigen Sie auf die Kiste. Ja, danke. Na ja, das ist ja einwandfrei. Das will ich meinen. Ja, also, das wäre genau das Richtige. Wie, Sie möchten das Fass haben? Ja. Ich meine, kaufen? Ja. Ah, na ja. Wie soll es denn kosten? Das habe ich mir eigentlich noch nie überlegt. Das steht schon lange da. Das ist doch auch gleichgültig. Schicken Sie mir mal die Rechnung. Die Rechnung, gut. Rauf ins Haus zu den Quincys. Sind Sie Mr. Quincy? Nein, nein, mein Name ist Cobb. Ja, ich bin mit Miss Quincy verheiratet. Ach so, natürlich. Man sagt eben immer nur die Quincy, Sie verstehen. Ja, ja, ja. Jedenfalls kriegen Sie da ein gutes Fass, beste Qualität. Und für jeden Zweck geeignet. Na, das denke ich auch. Wir bringen es Ihnen heute Nachmittag, Mr. Quincy. Cobb. Ach ja, richtig. Ja, Miss Quincy ist mit mir verheiratet. Miss Stella? Ja. Ah, natürlich. Ah, ja, ja. Ich habe früher einen Laden gehabt. Ach, was? Ja, ein Laden ist was Schönes. Man darf ihn nur nicht zu groß werden lassen, sonst ist man geliefert. Aber ein kleiner Laden, ach, oh, das ist was Schönes. Und was haben Sie denn verkauft? Fisch. Ah, ja? Ja. Ja, ich will eine Hütte bauen. Eine Hütte? Ja, ein kleines Gartenhaus. Ach so, ein Gartenhaus? Ja, das Fass müsste sich nett machen neben dem Gartenhaus. Aber sicher. Ja, also ich wusste doch, dass mir noch was einfallen würde. Und dann werden Sie wohl auch Bretter brauchen. Ja. Und Werkzeug? Haben Sie Werkzeug? Nein. Mit Werkzeug kann ich Sie ausrüsten und Bretter können Sie auch von mir haben. Auch Nägel? Auch Nägel, natürlich, alles, was Sie brauchen. Am besten. Wir bringen es heute Nachmittag. Ja, ja, aber das Fass, das nehme ich gleich mit. Das große Ding da? Das wird mir Spaß machen, es nach Hause zu rollen. Vor mir her. Also, dann kommen wir mit den Brettern. Und dem Werkzeug und den Nägeln. Ganz recht, Mister. Cobb. Richtig. Zu den Quincys? Ja. Und die Rechnung? Die bringen Sie auch. Hm. Augenblick, ich helfe Ihnen. Beim Kippen. Ja. Oh. Ah. Da glauben Sie wirklich, Sie kommen zurecht? Oh ja, das geht schon. Also dann. Auf Wiedersehen, Mr. Skelton. Auf Wiedersehen, Mr. Cobb. Immer, Clarissa. Was hat er denn da? Wer? Albert. Ich weiß nicht. Frag ihn doch mal. Albert? Ja, Stella? Was hast du denn da? Ein Fass. Ein Fass, sagt er. Aber was will er mit einem Fass? Was willst du mit einem Fass? Es ist ein Regenfass. Es ist ein Regenfass. Ein Regenfass? Wozu brauchen wir ein Regenfass? Albert wird's schon wissen. Dann frag ihn, wozu? Wozu brauchen wir ein Regenfass? Das ist für mein Gartenhaus. Welches Gartenhaus? Alberts Gartenhaus. Aber Albert hat kein Gartenhaus. Frag ihn, für was für ein Gartenhaus? Für was für ein Gartenhaus? Für das, was ich baue. Das er baut. Aber er baut doch gar kein Gartenhaus. Er sagt aber, er baut eines. Frag ihn, wo? Albert, wo? Im Garten. Im Garten. Ich hab's gehört. Aber warum baut er ein Gartenhaus im Garten? Wahrscheinlich ist das der beste Platz für ein Gartenhaus. So. Hallo. Warum baust du ein Gartenhaus im Garten, Albert? Oh Gott, das wird sicher sehr hübsch aussehen. Sicher, mein Lieber. Und uns den Blick auf die Rhododendronbüsche nehmen. Ja, die kann man dann vom Gartenhaus aus betrachten. Ich habe keine Lust, die vom Gartenhaus aus zu betrachten. Wird es eine Tür haben? Eine Tür? Ach, daran hast du wohl nicht gedacht. Tatsächlich, daran habe ich gar nicht gedacht. Ein Gartenhaus will er bauen. Ja, richtig. Und vergiss die Tür. Allerdings, eine Tür wird nötig sein. Niemand erwartet, dass du an alles denkst, Lieber. Nein, aber eine Tür? Ja, entschuldige dich. Das wirst du doch wohl nicht glauben. Was? Dass er ein Gartenhaus bauen will. Aber da steht doch schon das Fass. Ah. Was das Fass angeht... Das ist ein sehr schönes Fass. Da tut sich was. Denk dran, was ich dir gesagt habe, Stella. Ach, das. Jawohl, das. Ich kenne ihn. Ich beobachte ihn schon seit einiger Zeit. Wirklich, Clarissa? Ich bin schließlich deine Schwester. Und ich habe Augen im Kopf. Er ist immer nett zu mir. Ja, das gehört zu seinem Plan. Du bildest dir doch wohl nicht ein, dass er dich liebt. Er sagt ja. Sagt er. Und es stimmt auch, scheint mir. Ja, scheint dir. Hast du dir hier deine gesellschaftliche Lage klargemacht? Eine Frau mit Geld, ein Mann arm wie eine Kirchenmaus. Ja, was war er denn, bevor er dich geheiratet hat? Das spielt doch keine Rolle. Ja, das hat aber eine gespielt. Für ihn. Wieso? Er war Fischhändler. Hast du je von einem Fischhändler gehört, der ein Gartenhaus baut? Nun, jetzt ist er kein Fischhändler mehr. Nein, jetzt ist er Goldgräber. Aber er liebt mich. Oh, du kannst mich ganz krank machen mit deinem Gerede. Selbst wenn er auf Geld aus wäre, jetzt tat er's doch. Und dich dazu. Vielleicht will er beides. Hast du je in den Spiegel gesehen? Das Problem mit der Tür ist gelöst. Na fein, mein Lieber. Ja, ich weiß jetzt, wie ich's mache. Pass auf, ich setze sie ein auf der anderen Seite. Warum? Na, weil sie netter aussehen wird auf der anderen Seite. Außer Sicht? Seltsam. Ja. Clarissa, die scheint mich nicht zu mögen. Ach, Unsinn, mein Lieber. Ja, ist nicht zu ändern, offenbar. Nun, es ist meine Gartenhälfte. Ich weiß, aber ich habe mir solche Mühe gegeben mit Albert, dir. Albert? Ja, Stella? Komm her. Liebst du mich? Aber ja. Siehst du, das ist das Einzige, was zählt. Clarissa wird dich auch gern haben mit der Zeit. So, das wär's. Damit können Sie ein Gartenhaus bauen, wie es so schnell ganz weiß es gibt. Wo ist denn das Werkzeug? Hier. Das Beste, was es gibt. Damit wird Ihnen die Arbeit zum Vergnügen. Also lassen Sie doch mal sehen. Eine Augenweide, oh, was? Oh ja, ist ja prächtig. Das hier sind Stecheisen. Oh, scharf, was? Wie ein Rasiermesser. Seien Sie nur vorsichtig, damit ist ein Finger ab wie nichts. So schnell, dass Sie es gar nicht merken. Ich habe mal einen gekannt. Dem ist das passiert. Der hat ein Stück Holz gehalten. So, sehen Sie, so. Und während sein Kumpel es bearbeitet hat und plötzlich sagt er, der, den ich gekannt habe, zu dem anderen, hey, guck mal, da auf dem Boden. Was ist denn das? Sagt der andere. Und mein Freund sagt, ein Finger. Verdammt nochmal, ja, sagt sein Kumpel. Gott weiß, wie die Wand und fällt um. Darauf schaut der, den ich gekannt habe, nochmal genauer hin und sieht erst jetzt, dass es sein eigener Finger ist. Muss ja auch ein komisches Gefühl sein, oder? Mhm. Den eigenen Finger auf dem Boden rumkullern zu sehen. Mhm. Ich habe den Fischen immer die Köpfe abgeschnitten. Das habe ich prima gekonnt. Trotzdem, Fischköpfe sind was anderes. Das habe ich aber trotzdem prima gekonnt. Habe ihnen eins draufgegeben, sie schön in Reihe und Glied gelegt und dann ein nach dem anderen, bis sich keiner mehr gemuckt hat. Glaube ich. Oh, das habe ich gern getan. Köpfe abschneiden. Aber das muss man können. Glaube ich, tja. Also, wenn Sie noch was brauchen oder wenn ich sonst irgendwie behilflich sein kann, Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ja, vielen Dank, Mr. Wilton. Skelton? Ach ja, ja. Also dann, auf Wiedersehen, Mr. Quincy. Komm. Ah ja. Ja. Du strickst. Hast du sie gesehen, Stella? Wen? Diese Mordwaffen. Ach, du meinst wohl das Werkzeug. Du, sieh doch nur, was er da treibt mit der Säge. Er muss doch üben. Ja, aber wozu? Nun, er hat noch nie ein Gartenhaus gebaut. Nein, und er denkt auch gar nicht dran, eins zu bauen. Der hat was ganz anderes vor. Der will dich... Kommst du denn nicht ein bisschen raus in den Garten? Ich stricke an einem Strahl. Ach, das ist doch so schön warm in der Sonne. Setz dich doch auf die Terrasse. Möchtest du wirklich, dass ich das tue? Aber das weißt du doch. Ja, dann setz dich drauf. Komm, ich trage dir den Stuhl. So. Ja, ja, hier herüber, ja? Ja, hier so. Ist es nicht so. Und wir können uns sehen. Du mich und ich dich. Hast du das gern? Ja, Stella. Ich auch. Wo ist Albert? Er ist weggegangen. Wohin? Er hat gesagt, er braucht noch ein paar Nägel. Nägel? Was war das? Ich habe nichts gehört. Ich hätte schwimmen können. Also Nägel braucht er noch? Ja. Bist du sicher? Ja. Ich hätte nie erlauben dürfen, dass er dich heiratet. Du warst damals gerade verreist. Ja, ich hätte nie verreisen dürfen. Ich hätte mir sagen müssen, dass sowas passieren würde. Aber es ist doch gar nichts passiert. Ich sag dir noch einmal, es tut sich was. Ich spür's genau. Ich sehe es in seinen Augen. Weißt du, du kannst dich in meinen Stuhl setzen, wenn du willst. Ich gehe hinein. Blind wie ein Huhn. Gartenhaus. Wozu ein Gartenhaus? Und wozu dieses Fass? Mein Gott. Shakespeare. Richard III. Das Malvasia-Fass. Der Herzog von Clarence und das mörderische Malvasia-Fass. Oh. Clarissa, was ist denn? Kein Grund zur Beunruhigung. Bestimmt nicht, Doktor. Nein, nur ein leichter Schock. Kein Wunder, wenn so ein großer Blumentopf vor einmal runterkracht. Er hat sie um Haaresbreite verfehlt. Ja, sie hat Glück gehabt. So ein Ding kann einen Menschen töten. Erinnern Sie mich nicht, Doktor. Albert meint, es muss die Katze gewesen sein. Ja, es muss die Katze gewesen sein. Ja, Katzen sind zu sowas imstande. Katzen kommen bekanntlich auf die verrücktesten Ideen. Also denn, recht gute Besserung, Miss Quincy. Und passen Sie ein wenig auf in Zukunft. Setzen Sie sich bloß nicht mehr so schnell unter einen Balkon mit Blumentöpfen. Ich bringe Sie hinaus, Doktor. Ja. Du glaubst doch hoffentlich nicht, es war die Katze, oder? Sie muss es gewesen sein. Die kann es nicht gewesen sein. Willst du denn nicht endlich begreifen? Was denn? Es war dein Stuhl. Ich habe auf deinem Stuhl gesessen. Du sitzt oft auf meinem Stuhl. Aber diesmal, ach, begreifst du denn nicht? Dieser Blumentopf war für dich bestimmt. Aber ich bitte dich. Ja, was denn sonst? Passt doch alles zusammen. Passt doch alles zusammen. Ach, du siehst Gespenster. Es war die Katze. Die Katze? Wie kann man bloß so naiv sein? So. Das ist ein netter Mann. Wer? Der Doktor. Ah, ja, ja, ja. Ja, und immer so lustig. Ja, lieber. Ich mag lustige Leute. Sie bringen Leben ins Haus. Ja. Na? Wieder in Ordnung, Clarissa? Ja. Hm. Ja, also. Dann mache ich an meinem Gartenhaus weiter. Ja, mach du nur an deinem Gartenhaus weiter. Du, vielleicht streiche ich es an. Oh ja, das solltest du tun. Rot vielleicht, habe ich mir gedacht. Rot, rot, wäre hübsch. Feuerrot. Nein, Tomatenrot. Blutrot. Für sich das ein Arm. 6 Uhr morgens. Der Mann muss wahnsinnig sein. Stella! Stella! Stella! Was ist denn? Stella! Ach, Clarissa, du. Also, hast du dich verletzt? Rühr mich nicht an. Ja, ich verstehe ein bisschen was von Erster Hilfe. Rühr mich nicht an! Was ist denn? Ist was passiert? Ja, Clarissa ist ausgerutscht und die Treppe runtergefallen. Bin ich ausgerutscht? Ich bin auf das runde Ding da getreten. Ach du liebe Zeit, das ist ja mein Senklot. Hätte mir gleich gedacht, dass das von dir ist. Ich habe schon überall gesucht. Na, kann ich mir vorstellen. Es muss dir runtergefallen sein. Nicht, dass ich wüsste. Natürlich nicht. Hattest du es nicht an dich genommen, Stella? Wozu hätte sie es an sich nehmen sollen? Nein, Liebe. Ja, ich dachte ja nur. Na, dann denk nochmal. Ja. Ach, Mrs. Hippel hat gestern sauber gemacht. Vielleicht hat sie es gefunden. Ja, lieber. Und auf die Treppe gelegt. Wahrscheinlich. Warum nicht wieder die Katze? Mrs. Hippel hat bestimmt nichts damit zu tun. Woher willst du das wissen, Clarissa? Ich weiß es. Hm, ja. Du hast ja doch nichts gebrochen. Nein. Na, dann ist ja alles gut. Meinst du? Geh nur wieder in den Garten, Albert. Ja. Hm. Wie du meinst. Na schön. Ich gehe nachher ganz kurz mal weg, Stella. Ja? Ja, warum denn? Ich habe was zu erledigen. Den Namen kenne ich doch. Die Mühlen, Sir. Der alte Quincy war sozusagen der Erbauer der Stadt. Eine zweifelhafte Ehre. Ja, Sir. Und was will diese Frau? Sie hat es mir nicht gesagt, Sir. Sie besteht darauf, den ranghöchsten Polizeibeamten der Station zu sprechen. Ja, dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Nein, Sir. Aha, daher weht der Wind. Naja, also dann rein mit ihr. Miss Quincy, Sir. Ah ja, bitte. Treten Sie näher. Ich bin Clarissa Quincy. Freut mich. Ich bin Inspektor Liddy. Nehmen Sie Platz. Sie sind neu hier. Ja, aber... Es dürfte Ihnen sicher bekannt sein, wie viel diese Stadt meinem verstorbenen Vater zu verdanken hat. Cornelius Quincy. Mehl- und Getreideanbau. Ja. Ich bin im Bilde. Ich muss Sie heute bitten, Ihre Pflicht zu tun. Wir sind immer bestrebt, unsere Pflicht zu tun, Miss Quincy. Ich möchte, dass Sie einen Mord verhindern. Einen Mord? Ja. Das Leben meiner Schwester ist in Gefahr. Sie müssen unbedingt eingreifen, Inspektor. Man trachtet Ihrer Schwester nach dem Leben? So ist es. Wissen Sie wer? Ja, er. Er. Ihr Mann natürlich. Ah, und wie heißt der Mann Ihrer Schwester? Albert Kopp, ein Fischhändler. Das war er jedenfalls, bis er Stella geheiratet hat. Jetzt privatisiert er. Das heißt, er liegt auf der faulen Haut. Sie sind sich klar darüber, Miss Quincy, dass Sie da eine sehr ernste Beschuldigung vorbringen. Natürlich bin ich mir klar darüber. Mord ist eine ernste Angelegenheit. Und deswegen sollen Sie ja auch eingreifen. Und welche Hinweise oder Beweise haben Sie, dass Ihr Schwager Ihrer Schwester nach dem Leben trachtet? Haben Sie meine Schwester Stella schon mal gesehen? Nein, ich glaube nicht, dass ich bereits das Vergnügen hatte. Sie ist bemerkenswert hässlich. Sie bildet sich ein, dass er sie liebt. Aber davon kann natürlich nicht die Rede sein. Vielmehr versucht er, sie loszuwerden. Soll ich das so verstehen, dass er es bereits versucht hat? Oh ja, zweimal schon. Er hat einen großen Blumentopf vom Balkon heruntergeworfen, genau auf die Stelle, wo sie normalerweise sitzt. Zum Glück ging die Sache daneben. Haben Sie ihn dabei beobachtet? Der Mann ist ein Mörder, kein Dummkopf, Inspektor. Aha, und das zweite Mal. Sie sprachen von zwei Versuchen. Ja, da war noch die Geschichte mit dem runden Ding. Mit dem runden Ding? Ja, das ist nicht wirklich rund. Am unteren Ende läuft es spitz zu. Das ist aus Blei oder Messing und lag auf der Treppe. Mhm. Wo er es hingelegt hatte, damit sie darüber fällt. Haben Sie ihn dabei beobachtet? Wie sollte ich? Gibt es sonst noch irgendwelche Verdachtsmomente? Ja, da ist dieses Fass. Ein Fass? Ja, er behauptet, es sei ein Regenfass für sein Gartenhaus. Aber das Gartenhaus ist nur ein Vorwand. Aha. Und das Fass ist für ganz was anderes da. Kennen Sie Richard den Dritten? Naja... Von Shakespeare. Das weiß ich, ja. Also in dem Stück wird der Herzog von Clarence erst erstochen und dann kopfüber in ein Fass voll Malvasierwein getaucht. Also verstehen Sie. Deswegen also das Fass. Sonst noch was? Sie sollen diesen Mord verhindern. Hat Mr. Cobb Ihre Schwester je bedroht? Ach, dazu ist er viel zu schlau. Oder hat er oft Streit mit seiner Frau? Im Gegenteil. Die beiden sind wie die Turteltauben. Das ist... Also ekelhaft, widerlich. Ah, ja, ja. Gibt es irgendjemanden, der Ihre Vermutungen bestätigen könnte? Irgendwelche Zeugen? Natürlich nicht. Meine Schwester und ich leben allein. Allein mit diesem Mörder. Keine Dienstboten? Dienstboten sind Geldverschwendung. Es tut mir sehr leid, Miss Quincy, aber ich fürchte, ich kann nichts für Sie tun. Ich kann Sie nur warnen. Es ist sehr unklug, derartige Beschuldigungen ohne irgendwelche Beweise vorzubringen. Wie Sie meinen, Inspektor. Aber das werden Sie noch bereuen. Denn ich werde mich nun an eine höhere Stelle wenden. Das wird Ihnen nicht viel helfen. Ich gehe zum Minister. Wie Sie wünschen. Quincy ist ein Name, der etwas gilt in diesem Land. Gewiss, gewiss. Trotzdem glaube ich, dass die Haltung, die Sie einnehmen, sehr unvernünftig ist. Ich finde, Sie sollten lieber nach Hause gehen und Sie... Ach, Sie. Sie wollen ja nur ablenken von Ihrer Faulheit und Unfähigkeit. Aber warten Sie nur ab. Das Gartenhaus ist fast fertig. Bald ist es ganz fertig. Und dann... Parker? Ja, Sir? Das war ja ein stürmisches Mädchen. Das kann man wohl sagen. Verraten Sie mir, Weiß man von irgendwelchen Geistesstörungen bei den Quincy's? Offiziell ist nichts bekannt, aber ein bisschen verdreht sind die schon, wie all diese erlauchten Leute. Erzählen Sie, Sergeant, erzählen Sie. Von den Mädchen? Den Mädchen? Sie heißen hier nur die Mädchen, Sir. Denn der alte Quincy hat sich ihr Leben lang streng unter Verschluss gehalten, da oben in seinem alten Kasten. War so eine Art Puritaner, wenn Sie verstehen, was ich meine, aber ohne Religion und ein Geizkragen, ohne Gleichen. Jedenfalls seiner Familie gegenüber. Außerhalb ließ er schon einige springen, aber Dienstboten fürs Haus zum Beispiel kamen nicht in Frage. Und auch nicht die anderen Dinge, die man sonst so hat. Mhm. Dabei hätte er die ganze Gegend hier aufkaufen können. Für Schulen und so weiter hat er immer was spendiert. Aber die Mädchen hat er zu richtigen alten Jungfern erzogen. Nicht, dass sie das Zeug zu was anderem gehabt hätten, aber immerhin, er hat ihnen nicht die geringste Chance gegeben. Ja, und doch hat die eine schließlich noch einen Mann gefunden. Ja, den armen Albert Kopp. Kennen Sie ihn? Hatte einen kleinen Fischladen, bis Stella Quincy ein Auge auf ihn warf und ihn sich angelte. Ach, Ihre Schwester, glaube ich, sieht's umgekehrt. Da können Sie hier jeden fragen, er war ein stiller, bescheidener Mann und ganz zufrieden mit seinem Leben. Bis sie ihn sich geangelt hat, wie eine von seinen Fischen. Aha. Sie würden ihn nicht für einen Mann halten, der einen Mord an seiner Frau begehen könnte? Kopp, der? Du lieber Himmel, nein, Sir. Parker, wo müsste ich hingehen, wenn ich ein Fass kaufen wollte? Ein Fass? Ein Fass, ja. Tja, da gibt's ja eigentlich nur Skelton, der alles hat. Am Ende der Hauptstraße, gar nicht zu verfehlen. Aber wenn Sie mit Skelton selbst reden wollen, gehen Sie besser in den silbernen Kessel. Das ist die Kneipe. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ach so. Ja, das Erste, was ein Polizeimann in einem neuen Ort ausfindig machen muss, das ist die Lage der Kneipen. Darf ich denn jetzt die Augen aufmachen? Einen Moment noch, Stella. Ist es wirklich so schön geworden? Ich glaube schon. Ich kann es gar nicht erwarten. Beeil dich lieber. Ja, jetzt darfst du. Oh, Albert. Na? Ja, das ist ja wunderschön. Ja? Nicht übel, wie? Nicht übel, toll, toll. Und die lustigen Farben. Das macht alles gleich viel freundlicher ringsum. Oh, ja. Clarissa! Clarissa! Ja? Was ist denn? Ja, guck doch mal. Ach, ist das fertig? Jawohl. Ist es nicht hübsch geworden? Du weißt, was ich davon halte. Aber Clarissa, die lustigen Farben. Ja, und die Fenster. Und die hübsche kleine Tür. Ja, und das Fass. Ja, das sehe ich. Das ist ein prima Fass. Ich finde, es passt prächtig dazu. Was denn drin? Nichts. Nichts? Ja, noch ist nichts drin. Warte auf Regen. So. Es kann sein, dass wir heute welchen kriegen. Wir wollen es hoffen, lieber. Halt mir die Daumen. Wir brauchen keinen Regen. Albert schon. Ja, das weiß ich. Du willst, dass dein großes Fass sich endlich füllt, nicht wahr? Ja, Stella. Und die kleinen Stufen, sind die nicht reizend? Wozu sollen die denn sein? Ach, damit man hinaufsteigen kann zum Fass. Und wozu willst du hinaufsteigen? Ach, wer weiß das. Um Wasser zu schöpfen vielleicht. Darf ich mal hineinschauen? Ja, so ein bisschen hoch für dich. Ach, Unsinn. Na schön, aber bitte sei vorsichtig, ja? Sei sehr vorsichtig. So? Ja. Oh, ist das tief. Stopp. Oh, na, was habe ich gesagt? Vorsicht. Oh, Vorsicht. Nichts passiert. Aber ich komme doch wohl besser runter. Ja, das meine ich auch, ja. So ist es wahr. Danke, mein Lieber. Möchtest du mich auch mal hineinsehen, Clarissa? Nein. Ich will mit dem verdammten Ding nichts zu tun haben. Das ist scheußlich. Der Garten ist völlig verschandelt. Und du bist eine dumme Gans, Stella, dass du das alles duldest. Ich glaube, jetzt kann sie mich noch weniger leiden. Ach, das wird alles noch werden. Du wirst schon sehen, mein Lieber. Wird alles noch werden. Es ist jedenfalls ein wunderschönes Gartenhäuschen. Sie kann sagen, was sie will. Ich möchte nur wissen, ob es heute Abend regnen wird. Oh, ganz bestimmt. Ach, das wäre schön, wenn es heute Abend noch regnen würde. Ja, ja, wirklich, das wäre schön. Aber sonst könntest du ja auch den Schlauch nehmen, um das Fass zu füllen. Das wäre doch nicht dasselbe. Trotzdem, wenn Not am Mann ist. Aber vielleicht wird's auch regnen. Mach dir nur keine Gedanken, mein Lieber. Es wird schon alles werden. So drückend heute Abend. Findest du nicht aus, Stella? Ja, Albert. Dann regnet es vielleicht doch noch. Ja, ich habe das Gefühl, es gibt ein Gewitter. Ja, Gewitter. Das wäre ausgezeichnet. Gewitter bringt viel Wasser. Aber voll wird es nicht davon. Dein Fass. Naja, es ist ja auch ein sehr großes Fass. Im Übrigen wird es nicht regnen heute Abend. Clarissa. Ich hoffe, es wird nie mehr regnen. Nie mehr. Aber es liegt ein Gewitter in der Luft. Ich hoffe, das Fass steht strohtrocken draußen, bis es springt. Nach all der Mühe, die sich Albert gegeben hat, wie kannst du so gehässig sein? Oh, Stella! Stella! Es regnet! Es regnet! Es regnet! Es regnet wie auf Bestellung! Jetzt wird das Fass endlich voll. Ach. Albert? Ja, Stella? Albert, bevor wir geheiratet haben, bist du doch abends oft noch ein Gläschen trinken gegangen. Ja, ja, das stimmt. Heute bist du doch fertig geworden. Ich habe mir gerade überlegt, ob du nicht Lust hättest, ein bisschen zu feiern. Na ja, ich lasse dich nicht gerne allein. Oh, das ist sehr aufmerksam von dir, aber du weißt doch, es macht mir wirklich nichts aus. Ich würde mich nur freuen. Ja, und jetzt gießt es richtig. Och, das bisschen Regen. Was kann das einem Mann anhaben, der gerade ein Gartenhaus gebaut hat? Und du hast doch einen neuen Gummimantel und feste Gummischuhe. Also ich finde wirklich, du solltest gehen. Es würde dir bestimmt gut tun. Naja. Also schön. Also, dann ab mit dir. Aber pack dich fest ein. Hm, ja. Ach, komm, es macht dir bestimmt nichts aus. Aber nein. Was willst du denn tun? Och, ich stricke das hier noch zu Ende und dann gehe ich früh zu Bett. Wirst du dich nicht einsam fühlen? Ach, Dummchen, natürlich werde ich mich einsam fühlen, aber ich werde es schon überleben. Also, ich bleib nicht lang. Lass dir nur Zeit. Adieu, mein Lieber. Tja, also dann. Adieu. Richtig, Inspektor. In erster Linie hat ihn die Größe interessiert. Aha, ein großes Fass sollte es also sein. Das Größte? Wenn das immer so weitergeht. Es liegt doch nichts vor gegen diesen Kopf. Oh nein, nein, nein, das nicht, aber... Ja, muss ich da oben in diesem Schloss ja vorkommen wie in Abrahams Schoß. Dort haben sie doch Zaster wie Heu. Der alte Quincy. Ein etwas sonderbarer Heiliger war der schon, aber für Geld hatte der einen Riecher. Religion und Geschäft hielt er stets fein säuberlich auseinander. Also dürfte es Mr. Kopp ja an nichts fehlen. Oh, so wohl gepolstert weiß ich ja gar nicht weit und breit. Hey, das ist er ja. Na sowas. Das... Na, Mr. Quincy. Ah, Kopp ist mein Name. Albert Kopp. Ja, ja. Wahres Prachtwetter für Ihr Pass. Ach, natürlich. Sie sind doch Mr. Belton. Skelton. Richtig, richtig. Jetzt entsinne ich mich wieder. Sie haben ja dieses Fass verkauft. Das hat schönes Fass. Absolut erstklassig. Guten Abend. Ja, guten Abend. Das ist Inspektor Liddy. Freut mich sehr, Inspektor. Das hört man nicht jeden Tag. Was trinken Sie, ja, Mr. Kopp? Ja, na nein, erlauben Sie mir das. Das kommt gar nicht in Frage. Nach der Reklame, die Sie gerade für mich gemacht haben. Also, was darf sein? Ja, dann ein Sherry, bitte. Und Sie noch mal das Gleiche, Inspektor? Gut, dann will ich mich mal darum kümmern. Ja, ich fürchte, ich habe Sie gestört. Aber nein. Habe ich richtig gehört, Sie haben von Mr. Skelton ein Fass gekauft? Mhm, für mein selbstgebasteltes Gartenhaus. Was, Sie haben sich ein Gartenhaus gebaut? Ja, ja, und das ist sehr hübsch geworden. Aha, vielen Dank, Mr. Skelton. Ja, ja, Skelton, ja. Ja, ja. Na, dann trinken wir mal auf Ihr Werk. Mr. Kopp hat sich ein Gartenhaus gebaut. Ist also gut gegangen. Ja, heute fertig geworden. Gratuliere, tja. Darauf müssen wir trinken. Ja, vielen Dank, Paul. Schade, dass Sie so schlechtes Wetter bekommen haben für die Einweihung. Aber nein, im Gegenteil. Das Einzige, was noch gefehlt hat, war der Regen. Wieso? Ja, um das Fass zu füllen. Ein Fass ist doch kein Regenfass, ehe es nicht voll Regenwasser ist. Das ist wahr. Also haben wir gutes Wetter heute Abend. Gutes Regenfasswetter, sozusagen. Genau. Warum haben Sie sich das Fass gekauft? Ach, das hat mir gefallen. Gleich, als ich es gesehen habe, da habe ich mir gesagt, das und kein anderes. Und warum? Nur weil es so schön groß ist. Sie haben eine Schwäche für große Fässer. Oh ja. Weshalb? Ich weiß nicht. Ich finde große Fässer eben schön. Große Fässer und Weiber. Sehr gut. Ich finde große Fässer auch schön. Ja? Aber voll müssen sie sein und nicht unbedingt voll Wasser. Sie sitzen schon wieder trocken. Ja, Kompliment, Inspektor. Sie haben ein scharfes Auge. Nein, jetzt bin ich an der Reihe. Nein, verzeihen Sie. Ich habe nicht oft das Vergnügen, einen Baumeister zu einem Drink einzuladen. Bringen Sie uns noch eine Runde, jedem das Gleiche. Und noch eine dazu, ich bestehe darauf. Ein Gartenhaus baut man ja schließlich nicht alle Tage. Sie sind mächtig stolz auf Ihr Werk. Ja, und ob? Ich nehme deshalb auch eine Flasche Sekt mit nach Hause. Wir dachten, es wäre nett, das Werk zu begießen. Wir? Ja, meine Frau und ich. Ach, natürlich. Kellner? Sir? Unser Freund, der möchte noch eine Flasche Sekt. Ja, so ist es. Ja. Irgendeine bestimmte Marke? Nein, der, aber den besten, den Sie haben. Nur keine falsche Sparsamkeit heute. Na, ganz recht. Ja, als ich meinen Laden noch hatte, ich habe Mr. Felton schon davon erzählt. Felton? Ja, richtig. Also, damals, da war ich immer schon beim ersten Hahnschrei auf den Beinen, um sauber zu machen, um die Fische herzurichten. Oh, hi. Das ist das Gewitter. Da kann ich nur sagen, Gläser festhalten. Ja. Gott sei Dank, Prost. Ich trinke nicht gern im Dunkeln. Mhm. Seit ich von dem Mann gehört habe, der bei so einer Gelegenheit eine Maus verschluckt hat, glauben Sie nicht, Kopf. Die reine Wahrheit, ich schwör's. Natürlich, nicht jeder nimmt das Maul so voll. Maus. Er war Polizistengruß. Aber jedenfalls zeigt die Geschichte, Vorsicht ist besser als Macht. Und die Maus soll ja noch gelebt haben. Oh Gott. Grauenvoll. Sie mit ihrem großen Gesicht. Ja. Also, jetzt muss ich langsam nach Hause. War schon? Ist ja noch so früh am Tag. Ja, es war mir jedenfalls ein großes Vergnügen. Ganz auf unserer Seite, ganz auf unserer Seite. Aber ich muss jetzt wirklich gehen. Sie müssen mich mal besuchen. Und mein Gartenhaus besichtigen. Und das passt, das ist eine Einladung, eine offizielle Einladung. Ich lade Sie ein. Sehr nett von Ihnen. Außerordentlich nett sogar. Ja, dann kommen Sie also. Ein Vergnügen. Ich auch, ich auch. Na, also dann, Wiedersehen. Vergessen Sie Ihren Sekt nicht. Ach, um Himmels. Mr. Hey. Cobb? Ja, das bin ich. Ein Anruf für Sie. Mrs. Cobb ist am Apparat. Oh, da muss ich aber. Entschuldigen Sie, meine Herren. Da geht er hin. Aber Mann, sie sterben aus, die braven Männer. Wem sagen sie das? Und was Besseres kommt nicht nach. Inspektor. Das war meine Frau. Ein entsetzliches Unglück ist geschehen. Ich darf doch weiter strecken, Inspektor, nicht wahr? Aber ja. Es beruhigt, wissen Sie. Es muss ja schrecklich für Sie gewesen sein. Als die Lichter ausgingen, muss sie im Haus rumgeirrt und dann rausgelaufen sein. Verstehen Sie, sie hat ja in letzter Zeit immer und immer wieder von diesem Fass gesprochen. Sie war wie besessen davon. Schien sie magisch anzuziehen. Und diese Stufen, die waren so rutschig. Das stimmt doch, Albert. Ja, Stella, durch den Regen. Ich habe den Schrei gehört und dann das furchtbare Platschen. Ich bin rausgelaufen, so schnell ich konnte, aber ich konnte sie nicht mehr retten. Es Kasten war so tief. Ja, ja, ich weiß. Du sollst dich nicht so aufregen, Stella. Und dann haben Sie gleich Ihren Mann angerufen. Ja. Nun, das wäre dann wohl alles im Augenblick. Wird es eine gerichtliche Untersuchung geben? Ja, eine reine Formalität natürlich. Ich sollte Ihnen vielleicht doch noch erzählen, Ihre Schwester ist zu mir gekommen vor einigen Tagen. Mit gewissen Verdächtigungen. Anscheinend schien sie ihren Mann nicht sehr zu mögen, Mrs. Cobb. Na ja, wie das eben manchmal so ist. Also, um nicht lange drum herum zu reden, sie hat es sich in den Kopf gesetzt, dass ihr Mann sie, Mrs. Cobb, ermorden wolle. Ich? Dich? Ermorden? Ach, es ging ihr nicht sehr gut in letzter Zeit. Sie litt an Schlaflosigkeit. Ich weiß nicht, ob sie ihren Verdacht auch anderen gegenüber geäußert hat. Ich hoffe nicht. Klatsch dieser Art ist ziemlich unerfreulich. Aber so wie die Dinge liegen, ist es natürlich ein glücklicher Zufall, dass Mr. Cobb den Abend in meiner Gesellschaft verbracht hat. Ja, Sie wollen doch nicht sagen, dass Sie ihr geglaubt haben. Natürlich nicht, aber ein perfektes Alibi ist doch nützlich in so einem Fall, nicht? Na, und das haben Sie, Mr. Cobb. Es könnte nicht besser sein. Mhm. Als ob Sie alles so arrangiert hätten. Selbst wenn die Tote also irgendwelche dummen Gerüchte ausgestreut haben sollte, für Gerede gibt es eigentlich keinen Grund. Mhm. Vielleicht verreisen wir eine Zeit lang. Das wäre sicher eine gute Idee, Mrs. Cobb. Ja, irgendwohin in den Süden, nicht wahr, Liebster? Ja, Stella. Mein Mann hat so schwer gearbeitet in letzter Zeit an diesem Gartenhaus. Ja, das glaube ich. Ist aber auch wirklich sehr schön geworden, Mr. Cobb. Ja? Ja, dann darf ich mich jetzt verabschieden. Sie waren sehr freundlich, Inspektor. Aber ich bitte Sie, es war mir ein großes Vergnügen, Sie kennenzulernen, Mrs. Cobb. Leider unter so traurigen Umständen. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl, Inspektor. Und nochmals vielen Dank. Ja, also dann, Inspektor. Ja, also ein reizender Mensch. Ja. Komisch. Wer hätte das gedacht, dass ein Polizist so nett sein kann, wenn er zu einem kommt, ins Haus, meine ich. Auf der Straße ist das ganz was anderes, wenn er den Verkehr regelt oder dir den Weg erklärt. Aber im eigenen Haus? Komisch. Findest du nicht, lieber? Na, ich habe nie darüber nachgedacht. Nun, wir hatten auch noch nie einen Polizisten im Haus. Vater hätte sich das schwer verbeten. Hm. Du hast mir nie viel erzählt von deinem Vater. Ich habe ihn gehasst. Er hat sich immer nur um Clarissa gekümmert. Oh, wir werden eine schöne Reise machen, Albert, ja? Irgendwohin, wo es warm ist und wo es keinen Regen gibt. Das ganz ordentlich geregnet, nicht wahr? Ja. Stella? Ja? Da liegt ja der Gartenschlauch. Irgendjemand hat mit dem Schlauch das Fass gefüllt. Ich wollte dich überraschen. Ich dachte, wenn du nach Hause kommst und das Fass voll ist, dann freust du dich. Und wie ich mich gefreut habe. Aber du hast den Schlauch nicht geleert und aufgeräumt. Das hättest du unbedingt tun sollen. Ich hab's versucht. Das macht nichts. Ich tue es für dich. Danke, Lieber. Ach, das ist doch so gut, einen Mann im Haus zu haben, der sich auskennt mit solchen Sachen. Weißt du, als Frau fühlt man sich immer so schwach und hilflos. Vielleicht ist es besser, nichts davon zu sagen. Bei der Untersuchung, meine ich. Es könnte missverstanden werden. Ja, da hast du recht, Lieber. Weißt du, Stella, noch so ein Gartenhäuschen, das wäre vielleicht gar nicht so übel. Dort drüben, auf der anderen Seite. Ja, das wäre bestimmt allerliebst. Ja, das würde harmonischer aussehen. Das würde irgendwie dir das Gleichgewicht wiederherstellen. Ich hatte vorher schon dran gedacht, aber naja. Nun, jetzt gehört uns ja der ganze Garten. Ich könnte das zweite Gelb streichen. Oh, Gelb. Gelb ist doch meine Lieblingsfarbe. Aber dann würde ich natürlich noch ein zweites Fass brauchen. Aber wo bekomme ich sowas her? Ein Fass, das so groß ist wie dieses. Aber so groß müsste es vielleicht gar nicht sein. Oder? Nun. Nein. Das, meine Damen und Herren, war das Kriminalhörspiel Das Fass von Michael Judge in der Übersetzung von Clemens Wardenberg. Die Rollen und ihre Sprecher waren Thomas Skelton, Gerhard Just, Albert Korb, Herbert Fleischmann, Stella Korb, Karin Anselm, Clarissa Quincy, Elke Twisselmann, Arzt Waldemar Schütz, Sergeant Parker, Erich Aberle, Inspektor Liddy, Edgar Hoppe, Kellner Olaf Freienstein. Die Regie hatte Klaus Mierländer. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks.